Ja, da sind wir wieder sehr plötzlich. Das war natürlich feines Fischfilet, aber das war vielleicht nicht ganz korrekt. Das war nämlich der verschnippt und zugenäht Remix von wem auch immer, aber irgendwie ist dahinter. Von verschnippt und zugenäht, nehme ich an. Ja, stimmt, ja, das macht Sinn. Ja, okay. Ihr seht, das Chaos setzt sich fort. Ja, thematisch bleiben wir im Antifa-Bereich und hören einen Beitrag von Radio Korax aus Halle an der Saale. Und ja, das Schöne an den freien Radios, wie Radio Unerhört es eines ist, ist, dass die Beiträge einfach im Internet stehen und wenn ihr Lust habt, irgendwas nachzuhören, dann kann man sie sich da anhören. Und weil wir da geht man einfach mal auf freie-radios.net. Während bei uns die Türklingel funktioniert. So hört sich das an, wenn uns hier jemand besuchen kommt. Wir werden euch gleich überraschen, wer das war. Und geben aber vorher erstmal ab an die Antifa-News. Nach Halle. Nach Halle sozusagen.